ein junges Mädchen und ein junger Mann. Die beiden gingen Hand in Hand im sonnigen Sommer und ihres Lebens schönste Zeit begann. Sie waren mit dem Herrn